Kapitel 3 – Die Ära von Lucky Luciano. Während eines Großteils der 30er Jahre wurde die Genovese-Familie von Charles Lucky Luciano dominiert, der zu den bekanntesten Gangstern der amerikanischen Geschichte gehört. Luciano repräsentierte dabei ein neues Zeitalter für die italo-amerikanische Mafia und seine Zeit als Boss war von so einigen Innovationen und nachhaltigen Errungenschaften geprägt. Seine kurze Herrschaft bildete einen Wendepunkt für das organisierte Verbrechen. Die fünf Familien. Ohne Masseria, dafür mit einer Reihe fähiger Gangster unter sich, hatte sich Salvatore Maranzano als mächtigster Mafioso New York Citys etabliert und schien geradezu unantastbar zu sein. Doch die Männer unter ihm waren nicht nur fähig, sondern auch äußerst ehrgeizig, und so sollte Maranzanos Vorherrschaft nur von kurzer Dauer sein. Mit seiner altmodischen Art und der Neigung, die Geschäfte seiner Untergebenen an sich zu reißen, verärgerte er die falschen Leute, von denen viele einst aus vergleichbaren Gründen Masserias Crew verlassen hatten. Wieder einmal braute sich also Ärger in der Unterwelt der Mafia zusammen. Eine von Maranzanos ersten Schritten nach der Beendigung des Castellammarese-Krieges beinhaltete die Umstrukturierung der New Yorker Mafia in die berüchtigten fünf Familien, welche auch als Inspiration für die fünf Familien in Der Pate dienten. Die fiktiven Familien Bassini, Tartaglia, Cuneo, Stracci und Corleone. Dieser Schritt sollte den Organisationen in New York City eine straffere Struktur verleihen und die Kontrolle und das Management der verschiedenen Familien effizienter werden lassen. Diese Neustrukturierung führte auch zu einer Festigung innerhalb der Mafia-Hierarchie. Von nun an gehörten vage Seilschaften mit undefiniertem Status und losen Kommandostrukturen der Vergangenheit an. Ab sofort sollte jede Familie nach demselben Schema aufgebaut sein. Boss, Unterboss, Capos, Soldaten, Verbündete. Obgleich Nicht-Italiener vom Status des Vollmitgliedes ausgeschlossen blieben, was Luciano einst gestört hatte. Die Familien wurden damals von Joe Profaci, Tommy Gagliano, Vincent Mangano und natürlich von Lucky Luciano und Maranzano selbst angeführt. Darüber hinaus gab es auch eine inoffizielle sechste Familie, die in den 70er Jahren bekannt wurde, die Rizzutos, welche von Niccolo Rizzuto angeführt wurden und ihren Sitz in Montreal in Kanada hatten. Die Rizzutos unterhielten stets enge Verbindungen zu den New Yorker Familien und waren später durch ihre anfängliche Allianz mit der Bonanno-Familie und dem folgenden Verrat durch die von den Rizzutos initiierten Morden an drei Bonanno-Capos im Jahre 1981 ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Kurz nach dem Ende des Krieges und der Neuorganisation der fünf Familien organisierte Maranzano ein Bankett in New York und eine große Feier zu seinen eigenen Ehren. Verschiedene prominente amerikanische Mafiosi waren dabei anwesend und Maranzano nutzte diese Gelegenheit, um sich als neuer Capo di Tutti Capi zu präsentieren. Für viele von Maranzanos Untergebenen bedeutete dieser Schritt aber, was sie bereits befürchtet hatten. Das Leben unter Maranzanos Herrschaft würde damit so ähnlich wie das unter Joey Masseria verlaufen. Besonders ärgerlich war diese Erklärung für Luciano gewesen, dem das Grundkonzept eines einzigen obersten Bosses, der die gesamte Unterwelt kontrollieren sollte, wenig zusagte. Luciano betrachtete Maranzano nun als potenziell noch schlimmer als Masseria. Er war gierig geworden und darauf ausgewiesen, noch mehr Macht zu erlangen. Es versteht sich von selbst, dass innerhalb einer Organisation, in der jeder darauf aus ist, reich zu werden, übermäßige Gier keine beliebte Charaktereigenschaft ist. Nur wenige Monate, nachdem er zu Maranzanos Leutnant ernannt worden war, beschloss Luciano, gegen den neuen Capo di Tutti Capi vorzugehen. Etwa zur gleichen Zeit wurde Maranzano jedoch paranoid und befürchtete zu Recht, dass Luciano und dessen wachsende Machtbasis zu einer ernsthaften Bedrohung werden könnten. Besonders besorgniserregend war der Aufstieg von Luciano innerhalb der Führungsstruktur der Unione Siciliana. Maranzano musste also schnell handeln und versuchte jetzt Luciano zu überraschen, bevor es ihn selbst erwischen würde, aber wieder einmal rettete die Loyalität von Lucianos Freunden dessen Leben. Tommy Lucchese, verbündeter Mafioso und zukünftiges Oberhaupt der späteren Lucchese-Familie, bekam von dem geplanten Anschlag Wind und überbrachte die Nachricht an Luciano. Wie sich herausstellen sollte, sah Maranzanos Plan vor, Luciano, Costello und Genovese, also die drei wichtigsten Männer der Familie, umzubringen. Am 10. September 1981 machten sich bewaffnete Männer, die als Gesetzeshüter verkleidet waren, auf den Weg, um Salvatore Maranzano, den Boss der Bosse, zu töten. Der ausführende Attentäter war offenbar Abraham Beau Weinberg, ein jüdischer Gangster und Schmuggler aus Manhattan, der seinerseits eng mit der Schmugglerlegende Dutch Schultz verbunden gewesen war. Auch Lucchese selbst soll dabei gewesen sein, um Maranzano für die Auftragskiller identifizieren zu können, die dem Boss allesamt unbekannt gewesen waren. Zu dieser Zeit befand sich Maranzano in seinem teuren Büro im New Yorker Central Building, auch bekannt als Hamsley Building, einem neu errichteten, palastartigen Wolkenkratzer an der Park Avenue in Manhattan. Dieses Büro hatte ihm als Hauptquartier für seine Operationen in den Bereichen Schmuggel und Dokumentenfälschung gedient, und hierher hatte Maranzano auch Luciano, Costello und Genovese zu einem Treffen einbestellt. Luciano nahm an, dass es ihr letztes sein sollte. Kurz bevor Lucianos potenzielle Mörder an Maranzanos Büro eintreffen konnten, um auf ihre drei Zielpersonen zu warten, hatte Beau Weinberg und seine verkleideten Komplizen das Büro betreten und forderten dort die anwesenden Männer dazu auf, sich zu ergeben. Da Maranzano und seine Partner es in der Regel vermieden hatten, mit Nicht-Italienern zusammenzuarbeiten, erkannten seine Männer auch nicht jene jüdischen Gangster, die sich gerade als Behördenmitglieder ausgaben. Letztendlich war es also eben jene jüdische Verbindung Lucianos gewesen, die Maranzano so abstoßend gefunden hatte, welche es Lucky nun ermöglichte, ihn zu überrumpeln. Die falschen Polizisten hatten Maranzanos Leibwächter entwaffnet, worauf dieser nun vollkommen schutzlos war. Maranzano, der erst seit etwa 5 Monaten Capo di Tutti Capi gewesen war, wurde mit zahlreichen Schuss- und Stichwunden tot in seinem Büro aufgefunden. Er war das einzige Opfer am Tatort gewesen. Maranzano sollte jedoch nicht das einzige Opfer an diesem Tag bleiben. Luciano und seine Verbündeten hatten eine massive, koordiniert stattfindende Anschlagsserie auf Maranzanos Verbündete arrangiert. Schätzungen zufolge wurden insgesamt zwischen 30 und 90 Maranzano-zugehörige Männer im ganzen Land getötet. Die Anschläge fanden zwar in den folgenden Tagen verteilt statt, aber viele davon bereits innerhalb der ersten Stunden nach Maranzanos Erschießung. Die vorsichtigsten Quellen behaupten zwar, dass ein solcher durchkoordinierter Massenmord gar nicht stattgefunden hatte, unabhängig davon waren Maranzanos Familie und seine landesweiten Verbindungen neutralisiert und die alte Garde der sizilianischen Mafia im Zuge dessen völlig dezimiert worden. Der Kampf zwischen den Vertretern des Traditionalismus und den Verfechtern der Amerikanisierung, der sich während des Castellammarese-Krieges bereits zugespitzt hatte, war nun vorbei. Und Lucianos jüngere und aufgeschlossenere Männer waren als Sieger hervorgegangen. Es wird behauptet, dass ein bekannter Mafia-Killer namens Vincent Coll, der für $25.000 angeheuert wurde, um Luciano, Costello und Genovese zu ermorden, sich gerade dem Eingang zu Maranzanos Bürogebäude näherte, als dessen Killerkommando die Flucht antrat. Coll selbst soll daraufhin umgehend geflohen sein. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Coll mit Weinberg und dem Rest von Schulz-Leuten in Konflikt geraten war. Bereits zuvor, im Sommer 1931, hatte Coll den Auftrag erhalten, den Schulz-Verbündeten Joseph Rayo zu ermorden, der mit Schulz im Schmuggelgeschäft tätig gewesen war. Colls Name war im Anschluss weithin berüchtigt, nicht weil es sich um einen erfolgreichen Auftragsmord der höchsten Kategorie gehandelt hatte, sondern weil das Vorhaben kolossal gescheitert war. Nicht auf Rayo, sondern auf mehrere Kinder war geschossen worden, von denen eines verstarb. Diese Tragödie brachte Coll den Spitznamen Mad Dog ein. Erst nach dem gescheiterten Attentat auf der Park Avenue im September wurde Coll vor Gericht gestellt und schließlich freigesprochen. Doch seine Zeit war trotz allem so gut wie abgelaufen. 1932 eliminierte Schulz Coll und einen Großteil seiner Crew. Weinberg, der Hauptakteur des Maranzano-Anschlags, war auch an der Ermordung von Coll beteiligt gewesen. Nach Maranzanos Tod und der Zerstörung seines Netzwerks wurde Charles Lucky Luciano der mächtigste Mafia-Boss in ganz New York, unter ihm mächtige Protagonisten wie Vito Genovese und Frank Costello. Niemand hätte sonderlich überrascht sein dürfen, wenn Luciano die Gelegenheit genutzt hätte, sich zum neuen Capo di Tutti Capi zu erklären, wie es damals üblich gewesen wäre. Aber Luciano, der mindestens schon seit der Masseria-Ära ein Problem mit diesem inoffiziellen Titel gehabt hatte, weigerte sich, dies zu tun. Stattdessen schaffte er diese Position einfach ab, weil er sie für einen Quell unnötiger Konkurrenz, bösen Blutes und vermeidbarer Spannungen zwischen den Familien hielt. Überhaupt war Luciano der Aufmerksamkeit der Medien im Allgemeinen abgeneigt und hatte wahrscheinlich ohnehin nicht in eine so prominente Position gelangen wollen. In den Jahren vor seinem endgültigen Aufstieg in der Unterwelt wurde Luciano auch nur äußerst selten in den Medien erwähnt. Er war eben ein Mann, der es vorzog, im Verborgenen zu operieren. Es wird auch vermutet, dass Luciano, der in vielerlei Hinsicht ein Revolutionär gewesen war, jene Zeremonie abschaffen wollte, mit der die Made Men in die Mafia-Familien aufgenommen wurden. Im Rahmen seines Kreuzzuges gegen die alten Traditionen der sizilianischen Mafia war er zu der Überzeugung gelangt, dass die zeremoniellen und symbolischen Riten der Mafia überflüssig geworden waren. Interessanterweise war es schließlich Vito Genovese, der Luciano angeblich davon überzeugen konnte, am Konzept der Made Men festzuhalten. Da Lucianos Vormachtstellung nun gänzlich unangefochten war, verlor er keine Zeit mit der Expansion seiner Organisation und der anderen Familien. Die Luciano-Familie operierte innerhalb der üblichen Geschäftsfelder. Kreditwucher, Schutzgelderpressung und Glücksspiel, doch Luciano dehnte seine Aktivitäten nun auch auf andere Märkte aus. Er baute seinen Prostitutionsring stark aus, verstrickte sich in Gewerkschaftsbetrügereien und Drogenhandel und war maßgeblich an der Übernahme der Geschäfte an Manhattans Waterfront und im Garment District durch die Mafia beteiligt. Da Luciano aber die Position des Boss der Bosse nicht mehr zur Verfügung stand und ihm ein genereller Überblick über alle Mafia-Aktivitäten fehlte, musste er einen Weg finden, die Kontrolle über jene Organisationsstruktur zu behalten, die er mit viel Mühe und Intrigen aufgebaut hatte. Zu diesem Zweck berief er Ende 1931 ein Treffen in Chicago ein, von dem die meisten Mafiosi annahmen, dass es eine Zeremonie werden sollte, um sich zum Capo di Tutti Capi zu krönen. Bei diesem Treffen verschiedener mächtiger Mafiabosse schlug Luciano etwas vor, das bis heute allgemein als seine überragendste Errungenschaft und sein größter Beitrag zur Subkultur der Mafia angesehen wird. Die sogenannte Kommission. Die Kommission. Seit dem Beginn seiner Herrschaft hatte Luciano versucht, sowohl die Struktur als auch die Methoden der Mafia zu revolutionieren. Luciano verachtete dabei das, was er als sinnlose Konflikte zwischen den einzelnen Familien ansah. Revierkämpfe, Rachemorde und ähnliches. Damit nun alle erfolgreich sein konnten, mussten kleinliche Streitigkeiten auf ein Minimum reduziert werden. Schließlich hatten die jahrelangen Machtkämpfe das sizilianisch-amerikanisch geprägte organisierte Verbrechen für die Regierung und ihre Strafverfolgungsbehörden angreifbar gemacht. Je mehr Mafiosi verhaftet und strafrechtlich verfolgt wurden, desto wahrscheinlicher wurde es auch, dass die Gesamtstruktur entblößt werden würde. Jede Mafiafamilie im Land hatte tatsächlich einen gemeinsamen Feind. Schließlich schlug Luciano ein nationales, einer Konföderation ähnelndes Gremium für die Mafia vor, das in regelmäßigen Abständen zusammenkommen sollte, um die dringendsten Probleme der Mafia im Kollektiv zu besprechen. Seine Aufgabe sollte es hierbei sein, bei Streitigkeiten zwischen zwei oder mehreren Mafiosi oder Familien als Vermittler oder Schiedsgericht zu fungieren, um im Idealfall eine Eskalation der Gewalt vermeiden zu können. Streitigkeiten aller Art sollten an dieses Gremium herangetragen werden können, das auch als Aufsicht über die Aktivitäten der Mafia fungieren sollte. Beispielsweise sollten Mafiosi, die zu besonders drastischen Maßnahmen greifen wollten, wie wir noch erfahren werden, gehörten dazu auch politische Morde, zunächst einmal bei diesem Gremium vorstellig werden, um dessen Zustimmung einzuholen. Auf diese Weise würde die Kommission sowohl die Machtkämpfe innerhalb der Organisation eindämmen, als auch das Licht der Öffentlichkeit reduzieren können, indem man unkontrollierte oder eigensinnig handelnde Akteure in Schach halten konnte. Bei diesem Treffen wurde auch die dauerhafte Tradition der Unantastbarkeit der Made Men ins Leben gerufen. Konkret beschloss man, dass ein Made Man gegen Anschläge von Gangstern, die selbst diesen Status nicht innehatten, geschützt sein sollten. Nur ein anderer Made Man sollte fortan einen solchen Anschlag genehmigen und exekutieren dürfen, während gleichzeitig die Tötung eines Made Man durch einen Außenstehenden mit Vergeltung durch den Tod bestraft werden sollte. Das Gremium, das später unter dem Namen »Die Kommission Berühmtheit« erlangen sollte, wurde von einer Gruppe nationaler Mafiagrößen und Gleichgesinnter in Capones Heimatstadt Chicago von Luciano abgesegnet. Die Existenz der Kommission ist ein weiterer Beweis für den bereits erwähnten populären Assoziationismus der Mafia, also die Tendenz, sich in legitime Institutionen einzuschleusen. Dieser Umstand manifestiert sich sowohl auf der Mikroebene, wenn die Familien etwa ehrliche Unternehmen als Fassade oder als Geldwaschanlage nutzen, als auch auf der Makroebene, wenn sich die Familien in der regionalen und nationalen Politik engagieren. Anhand des Beispiels der Kommission können wir erkennen, wie die Mafia eine neue Institution schuf, welche auf den etablierten amerikanischen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen basierte. Der Name, die Kommission, erinnert nicht zufällig an politische Kongressausschüsse, sogar an eine Art Aufsichtsrat, der als oberstes Verwaltungsgremium diente und sich eindeutig an Unternehmensvorständen und Investmentgruppen orientierte, war gedacht worden. Die Kommission, die mit einer Art oberstem Gerichtshof der Mafia verglichen wurde, repräsentierte auch das neue Zeitalter der vollständig amerikanisierten Mafia sizilianischen Ursprungs. Ganz im Sinne amerikanischer Werte hatte sich die italo-amerikanische Mafia nun völlig von ihren Vorfahren in der alten Welt abgekoppelt. Die erste Gruppe dieser obersten Hüte der Kommission bestand aus 7 prominenten Mafiosi. Dazu gehörten die Bosse der 5 Familien von New York City: Vincent Mangano, Joey Profaci, Tommy Galliano und Lucky Luciano selbst waren besonders bekannte Gesichter. Aber Joseph Bonanno, ehemaliger Untergebener Maranzanos und Überlebender des Castellammarese-Krieges, war als neuer Boss der frisch umbenannten Familie dabei. Auch Stefano Magadino, auch bekannt als The Undertaker, ein mächtiger Mafia-Boss mit Sitz in Buffalo, New York, war ein Teil davon. Sein Einfluss reichte bis nach Montreal in Kanada, also in eine Stadt, welche von der sizilianisch-kanadischen Rizzuto-Familie in den 70er Jahren dominiert werden sollte. Den 7. Platz auf der Top-Liste belegte der vielleicht berühmteste Mafioso und Schmuggler aller Zeiten. Der aus Chicago stammende und in den USA geborene Alphonse Scarface Capone, dessen Vorherrschaft über das Verbrechen im mittleren Westen der Vereinigten Staaten nicht zu leugnen war. Lucky Luciano selbst wurde der oberste Vorsitzende dieses Aufsichtsrats. Die Kommission sollte nicht nur als friedenserhaltendes Verwaltungsorgan dienen, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Mafia-Organisationen in weit entfernten Teilen des Landes ermöglichen. Die Netzwerke innerhalb dieser Allianz wurden nun national statt regional und es wurde fortan möglich, bei großen staatenübergreifenden Geschäftsvorhaben zu kooperieren. Ein weiterer Nebeneffekt bestand darin, eine Menge Feindseligkeit beseitigen zu können, die in der Welt der Mafia entstanden war. Luciano hatte sich ein enormes Ansehen in der landesweiten Unterwelt erworben, denn er war unbestritten der mächtigste Boss des Landes, weigerte sich aber dennoch, diesen Titel auch anzunehmen. Obwohl er nun den obersten Vorsitz innehatte, bestand Luciano darauf, dass die Kommission nach demokratischen Grundsätzen geführt werde und dass jedes Mitglied bei Entscheidungen eine Stimme haben sollte, die genauso viel Gewicht haben würde wie alle anderen. Um machthungrige Opportunisten abschrecken zu können, sollte die Kommission sogar für die Intronisierung seiner Bosse der einzelnen Familien zuständig sein. Für viele war Luciano so etwas wie der selbstlose Chef, dem das gemeinsame Wohlergehen wichtiger war als Habgier, Rache und Größenwahn. Luciano wird bezüglich seiner Beweggründe folgendermaßen zitiert: »Ich habe ihnen erklärt, dass wir einem Business angehören, in dem es nicht alle 2 Minuten zu Eskalationen kommen darf oder in dem wir Leute umlegen, nur weil sie aus einem anderen Teil Siziliens stammen. Das rückt uns in ein schlechtes Licht und wir können zu keiner Kooperation gelangen, ehe das aufhört.« Im Vergleich zu anderen Mafia-Bossen war Lucky Luciano also sicherlich einzigartig. Lucianos Mafia-Revolution wurde größtenteils ein Erfolg. Die Treffen zur Gründung der Kommission blieben von den Strafverfolgungsbehörden unbemerkt und so wurde die weitreichendste Mafia-Struktur, die es jemals gab, direkt vor ihrer Nase aufgebaut. Die Familien genossen fortan mehr Sicherheit und höhere Profitabilität als in den gewalttätigen Jahren der Kriege von Mafia Camorra und Castellammarese zuvor. Das Jahr 1931 war in den Vereinigten Staaten eine Zeit nie dagewesener wirtschaftlicher Unsicherheit, hoher Arbeitslosigkeit und lähmender Armut. Die finanzielle Lage der meisten Amerikaner war völlig unterminiert, doch die Mafia hatte mit solchen Schwierigkeiten nicht zu kämpfen. Unter Lucianos neuer Organisationsstruktur konnte das Monopol der Mafia auf alle Arten von Laster florieren, während andere in den ersten Jahren der großen Depression zu leiden hatten. Das neue System sollte nun auch die hohe Fluktuation der Bosse in den einzelnen Familien eindämmen. Durch mehr Frieden und bessere Zusammenarbeit verringerte sich das Risiko, dass die Bosse noch von Rivalen ermordet wurden. Gleichzeitig trug das neue System auch dazu bei, die Bosse weiter von den eigentlichen illegalen Geschäften fernzuhalten, die von rangniedrigeren Mitgliedern ausgeführt wurden. Auf diese Weise wurden die Bosse auch besser vor der Strafverfolgung geschützt. Auch diese Errungenschaft, wie schon die geringere Fluktuation bei den Familienoberhäuptern, trug zu mehr Stabilität und länger anhaltenden Allianzen bei. Bemerkenswerterweise sollte ausgerechnet Luciano das einzige hochrangige Mafia-Mitglied seiner Zeit werden, das in irgendeiner Weise verurteilt werden konnte, und zu seinem Pech erfolgte seine Verurteilung nur wenige Jahre, nachdem er das organisierte Verbrechen revolutioniert hatte. In den ersten Jahren nach ihrer Gründung hatte die Kommission keine größeren Herausforderungen zu bewältigen, da die Arbeit recht reibungslos verlief. Das änderte sich aber im Jahre 1935, als Staatsanwalt Thomas Dewey damit begann, gegen die Mafia zu ermitteln. Dewey war in vielerlei Hinsicht ein Vorkämpfer und ging entsprechend aggressiv gegen die Mafia vor. Aus genau diesem Grund wurde er vom damaligen Gouverneur von New York, Herbert Lehman, zum Sonderstaatsanwalt ernannt, nachdem der Vorwurf aufgekommen war, gegenüber den Mafia-Aktivitäten in New York City zu nachgiebig zu sein. Man war der Meinung, dass sich die Regierung des Bundesstaates zu sehr auf die Bekämpfung der angeblichen kommunistischen Bedrohung konzentrierte, während sie gleichzeitig dem organisierten Verbrechen in New York freien Lauf ließ. Mithilfe der Unterstützung des bekannten Bürgermeisters von New York City, Fiorello the Little Flower LaGuardia, begann Dewey nun mit der Rekrutierung für seine Operation gegen die Mafia. LaGuardia war ein ebenso aggressiver Verfechter der Beseitigung der Mafiakriminalität. Vito Genovese blieb von der Verfolgung in den 30er Jahren weitgehend verschont. Stattdessen waren es Luciano und Costello, die LaGuardias Entschlossenheit zu spüren bekommen sollten. Dewey trieb eine für die Mafia-Bosse verheerende Änderung der New Yorker Gesetzgebung voran, die es nicht zugelassen hatte, dass mehrere Anklagen und Angeklagte in einem einzigen Prozess verhandelt werden konnten. Dieses Gesetz hatte zur Folge gehabt, dass die Verfolgung von ranghohen Mitgliedern, die nur am Rande mit den verhandelten Verbrechen zu tun hatten, unglaublich schwierig gewesen war. Nachdem Dewey die Gesetzgebung erfolgreich geändert hatte, konnten durch die Verhandlung verschiedener Anklagen in einem einzigen Prozess nun auch unterschiedliche Verbindungen zum Boss der Familie hergestellt werden. Hierdurch gestärkt, verfolgte Deweys Team von nun an eine ganze Reihe von kriminellen Machenschaften, für die die Mafia bekannt war, darunter das von der Mafia betriebene italienische Lotteriegeschäft und die Prostitution. Letztere war es schließlich auch, die Luciano schließlich zum Verhängnis werden sollte. Zu einem der ersten großen Erfolge von Deweys Ermittlungen wurde jener Fall, den sein Team gegen den jüdischen Gangster und Luciano-Verbündeten Dutch Schultz aufgebaut hatte. Schultz war Dewey schon seit geraumer Zeit bekannt gewesen. Er wurde 1933 angeklagt. Nachdem der erste Prozess gegen Schultz noch ohne nennenswerte Resultate zu Ende gegangen war, drohte ihm die Staatsanwaltschaft nun mit einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Schultz wurde im Laufe des Prozesses immer paranoider und unberechenbarer. Schließlich beschloss er, Dewey ermorden zu lassen, um die Ermittlungen gegen ihn zu stören und den damaligen obersten Strafverfolger beseitigen zu können. Selbst für die Mafia war dieses Vorgehen jedoch zu radikal. Unter früheren Umständen hätte Schultz aus eigenem Antrieb gehandelt und den Mord mit seinen eigenen Männern durchführen können. Nun jedoch war die Ära von Luciano und der Kommission angebrochen. Um sich an das neue System zu halten, berief Schulz im Jahre 1935 also ein Treffen mit der Kommission ein und bat um die Erlaubnis, den Anschlag auszuführen, da Deweys Vorgehen eine Bedrohung für die gesamte Mafia darstellte, nicht nur für ihn selbst. Er hatte mit dieser Annahme nicht Unrecht, doch der Kommission und ihren obersten Mitgliedern ging diese Maßnahme dennoch zu weit. Dass die Beseitigung von Dewey alle Mafia-Ermittlungen verzögern und einen einflussreichen Feind der Mafia von der Bildfläche verschwinden lassen würde, war sicherlich zutreffend. Aber dabei würde es nicht bleiben. Die Ermordung einer derartigen prominenten Persönlichkeit nationalen Interesses, die sich mitten in einer umfassenden Ermittlung gegen die Mafia befand, konnte zweifellos ein Feuerwerk der Aufmerksamkeit auf die Mafia auslösen und würde ein noch brutaleres landesweites Durchgreifen zur Folge haben. Schulz, einem renommierten und gut vernetzten Gangster, wurde die Erlaubnis also verweigert. Schulz wurde daraufhin unglücklicherweise nur noch wütender und verzweifelter. Er setzte sich über die Entscheidung der Kommission hinweg und teilte den Vorsitzenden mit, dass er Dewey auf jeden Fall töten würde, bevor er die Tagung verließ. Einige Zeit später kam Schulz' Gangsterkollege Albert Anastasio mit der Nachricht zu Luciano, dass Schulz die Beseitigung von Dewey in die Wege geleitet hatte. Nun war klar geworden, dass Schulz' sprunghaftes Verhalten und sein Ungehorsam gegenüber der neuen Kommission nicht toleriert werden konnte. Nach reiflicher Überlegung beschloss man also, Schulz zu ermorden, bevor er der gesamten Organisation irreparablen Schaden zufügen konnte. Im Oktober 1935 wurde Schulz von einem Killerkommando erschossen, als er sich gerade mit Verbündeten im New Yorker Restaurant Pub Palace Chop House getroffen hatte. Ein von Anastasia beauftragtes Killerkommando betrat das Restaurant und eröffnete sowohl auf Schulz als auch auf alle drei seiner Männer das Feuer. Keiner von ihnen verstarb jedoch auf der Stelle und die Attentäter wurden in die Flucht geschlagen, bevor alle vier im Krankenwagen abtransportiert wurden. Im Krankenhaus veränderte sich die Situation der Verwundeten jedoch dahingehend, dass alle Männer am Folgetag verstarben. Interessanterweise war Schulz angeblich zum Katholizismus konvertiert, als er versucht hatte, Luciano von seinem Attentatsplan abzubringen und hatte offenbar vor seinem Tod im Krankenhaus noch um die Absolution ersucht. Am Ende war wohl Schulz' aufbrausendes Temperament die Ursache, die sowohl zu seinem Erfolg als auch zu seinem Ableben geführt hatte. Schulz war nun beseitigt und eine mögliche Krise abgewendet, aber die Gefahr, die von Dewey ausging, war damit nicht gebannt. Schwindendes Glück. Nachdem Dutch Schulz als Ziel für die Strafverfolgung ausgeschieden war, lenkte Dewey den Fokus seines Kreuzzuges auf den inoffiziellen Boss der gesamten italo-amerikanischen Mafia, auf Lucky Luciano selbst. Aufgrund seines Charakters und seiner Geschäftspraktiken war Luciano eine relativ unbekannte Figur, obwohl er ja immerhin der mächtigste Gangster des Landes war. Selbst für viele Strafverfolgungsbehörden war er eine unbekannte Variable. Auch wenn Dewey das Ausmaß von Lucianos Macht wahrscheinlich nicht klar gewesen war, so wusste er dennoch, dass Luciano ein hochrangiger Verbrecher war, der mit der Mafia in Verbindung gestanden haben musste. Schließlich waren seine zweifelhaften Verbindungen wie auch die Diskrepanz zwischen seinem offiziellen Einkommen und seinem offensichtlich hohen Lebensstandard offensichtlich. Einkommens- und Steuerdelikte waren damals eine der wenigen zuverlässigen Hebel, um Mafiabossen beikommen zu können, und so wurden auch Lucianos Finanzen von Dewey und seinem Team genau unter die Lupe genommen. Luciano war nun fest im Fadenkreuz von Deweys Kreuzzug angekommen. Eine weitere Schlüsselfigur bei Lucianos Sturz war die stellvertretende Generalstaatsanwältin Eunice Carter. Carter beschäftigte sich vor allem mit den Prostitutionsringen der Mafia, einem von Lucianos profitabelsten Geschäftszweigen, und veranlasste Dewey dazu, sich ebenfalls verstärkt mit Prostitution als mit Steuer- und Einkommensdelikten zu befassen. Carter organisierte und leitete nun die Razzien in Dutzenden von verdächtigen Bordellen New Yorks. Die Taktik, auf die Carter dabei zurückgriff, erwies sich als raffiniert und äußerst effektiv. In einer Zeit, in der die Mafia besser organisiert war als je zuvor und auch die Omerta immer noch sehr ernst genommen wurde, war es für die Strafverfolgungsbehörden schwierig, bereitwillige und kooperative Zeugen aus den Mafiastrukturen loszueisen. Selbst jüdische Gangster wie die Verbündeten von Schulz bei seiner Ermordung 1935 hatten sich geweigert, der Polizei im Krankenhaus Informationen über ihre Angreifer preiszugeben, bis sie von ihrem Vorgesetzten die ausdrückliche Erlaubnis dazu erhalten hatten. Angesichts dieser Sachlage nahmen Carter und Dewey stattdessen diejenigen ins Visier, die einerseits zwar mit den Vorgängen vertraut waren, aber nicht an einen Schweigekodex gebunden waren. Die Prostituierten selbst. Bei den Razzien wurden zahlreiche Prostituierte und Bordellbetreiberinnen verhaftet und mit einer Anklage wegen Anstiftung zur Prostitution bedroht. Deweys Team erkannte dabei schnell, dass die Prostituierten, von denen viele Angaben regelmäßig von Mafiamitgliedern und Verbündeten missbraucht worden zu sein, nur allzu bereit zu sein schienen, mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, um im Gegenzug Schutz zu erhalten und einer harten Gefängnisstrafe entgehen zu können. Es ist jedoch denkbar, dass die Angaben der Prostituierten nicht immer zutreffend waren, denn wenn sie den Ermittlern nicht die gewünschten Informationen gegeben hätten, so konnte dies immerhin die eigene Inhaftierung zur Folge haben. Im Laufe der Gespräche mit den Prostituierten und Bordellbetreiberinnen konnte Luciano zum ersten Mal direkt mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Man benannte ihn als Anführer eines riesigen Prostitutionsrings in den Vereinigten Staaten, der schlicht als The Combination bekannt war. Dieser Ring bestand aus Hunderten von Etablissements und Tausenden von Prostituierten, nur allein in Brooklyn und Manhattan. Deweys Team hatte außerdem herausgefunden, dass Davy Bitillo, ein bekannter Geschäftspartner Lucianos, das Management zahlreicher Bordelle in der Gegend leitete. Zusätzliche Informationen, die durch sorgfältiges Abhören von Lucianos Bordellen gewonnen werden konnten, verstärkten die Beweislast. Nach den Razzien war Luciano klar geworden, dass Dutch Schultz' einstige Befürchtungen bezüglich Dewey völlig berechtigt gewesen waren. Er befürchtete nun seine unmittelbar bevorstehende Verhaftung und floh kurzerhand aus New York City nach Arkansas. Die dortige Stadt Hot Springs hatte eine notorisch korrupte Stadtverwaltung, die leicht von mächtigen und gut vernetzten Mafiosi für sich genutzt werden konnte, wodurch die Stadt zu einer Art Zufluchtsort für flüchtige Gangster geworden war. Die Ermittlungen wurden trotz Lucianos Abwesenheit fortgesetzt und schließlich versuchte sich Deweys Team daran, Luciano wegen der Organisation von Zwangsprostitution in New York City in fast 100 Fällen verantwortlich zu machen. Der mit den New Yorker Ermittlern kooperierende Staat Arkansas wollte Luciano nach New York zurückschicken und ließ ihn nun bis zu dessen Anhörung vorläufig festnehmen. Dass ein Mann wie Luciano an einen Ort geflohen wäre, an dem er keine Freunde in hohen Positionen gehabt hatte, war jedoch abwegig. Lucianos Kaution wurde schließlich vom Chief Detective von Hot Springs höchstpersönlich gestellt. Luciano war also wieder auf freiem Fuß, aber das sollte nicht lange so bleiben. Dewey wusste, wo sich Luciano aufhielt. Anscheinend hatte ein befreundeter Detective Lucky erkannt und dem leitenden Ermittler einen Tipp gegeben. Und so führte Lucianos Bestechung von Beamten des Staates Arkansas zu keinem Ergebnis. Bevor Lucianos Organisation und sein Anwaltsteam ihn schützen konnten, stürmten die Ermittler bereits seinen Unterschlupf in Arkansas und nahmen ihn fest. Deweys Team verbrachte Luciano nun mit einem starken Sicherheitsaufgebot zurück nach New York City, da man befürchtete, dass die Luciano-Familie einen Befreiungsversuch unternehmen würde. Luciano sollte nun zusammen mit einigen seiner engsten Mafiosi wegen Prostitution vor Gericht gestellt werden. Im Mai 1936 begann Lucianos Prozess. Dewey fungierte als Hauptankläger und präsentierte Dutzende von Prostituierten, Puffmüttern und Zuhältern, die als Zeugen gegen Lucky aussagen sollten, und diese Zeugen sagten auch zuverlässig aus, dass sie von den Betreibern von The Combination zur Prostitution gezwungen worden waren. Die durch die Weltwirtschaftskrise hervorgerufene Notlage hatte den Zeuginnen und Zeugen keine Wahl gelassen und Dewey arbeitete nun heraus, dass die angeklagten Männer die Not ihrer Opfer skrupellos ausgenutzt hatten. Deweys gesamte Strategie drehte sich darum, Luciano als brutalen, unmoralischen Zuhälter darzustellen und ihn gleichzeitig als den wichtigsten Kopf und Architekten von The Combination zu präsentieren. Inwieweit Luciano tatsächlich an The Combination beteiligt gewesen war, ist umstritten, aber das sollte damals kaum eine Rolle spielen. Unter Deweys Führung sagten zahlreiche Namen auf seiner Zeugenliste aus, dass Luciano der Mann an der Spitze der Befehlskette innerhalb des Prostitutionsrings gewesen war. dass viele der Prostituierten auch über die brutalen Misshandlungen aussagten, die sie als Disziplinarmaßnahmen von Lucianos Männern erleiden mussten, war für Luciano ebenfalls nicht hilfreich gewesen. Prostituierte, die sich nicht benahmen oder nicht genug verdienten, waren offenbar systematisch bedroht, verprügelt und manchmal auch körperlich entstellt worden. Dewey hatte in diesem Fall eindeutig die Moralfrage auf seiner Seite. Die von Lucianos Verteidigung vorgebrachten Argumente konnten kaum punkten. Lucianos Anwälte hatten versucht, Dewey als opportunistischen Karrieristen darzustellen, der diesen Kreuzzug nur seines eigenen Namens und seiner Karriere wegen angezettelt hatte. Seine Anwälte verwiesen ebenfalls darauf, dass die belastendsten Aussagen gegen Luciano von Zeugen stammten, die erwiesenermaßen drogenabhängig und kriminell waren und denen man folglich nicht trauen konnte. Luciano selbst spielte derweil den Unwissenden. Er behauptete, keinen der angeblichen Zeugen je persönlich getroffen zu haben und behauptete darüber hinaus sogar, seine Mitangeklagten aus demselben Prozess nicht zu kennen. Dies war der erste gemeinsame Prozess nach den neuen New Yorker Regularien gewesen. Der charismatische Luciano scherzte sogar, dass er zwar Geld an Bordelle gespendet, aber niemals von ihnen profitiert gehabt hätte. Doch all diese Bemühungen waren vergeblich. Trotz der Anschuldigungen seiner Verteidigung, Dewey sei unprofessionell und nur auf seinen Ruf bedacht, nahm der leitende Staatsanwalt Lucianos Geschichte gekonnt auseinander. Dewey hatte Luciano den größten Teil der Verhandlung über in der Zange, indem er ihn immer wieder auf Ungereimtheiten in seinen Aussagen hingewiesen hatte. Genau das machte sich bemerkbar. Luciano war sichtlich durcheinander, während Dewey mit seiner Befragung fortfuhr. Dewey deckte auch Lucianos offensichtlichen Steuerbetrug auf. Luciano hatte ein pompöses Leben geführt, und obwohl er im Allgemeinen keine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, war sein verschwenderischer Lebensstil dennoch nicht unbemerkt geblieben. Dewey lenkte die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf eine massive Diskrepanz. Nach Angaben der US-Regierung lebte Luciano offiziell von einem Jahreseinkommen von weniger als $25.000. Lucianos Schlagfertigkeit ließ ihn nun im Stich und die Argumente gingen ihm aus. Auch seine bekannt gewordenen Verbindungen zu dem berüchtigten Al Capone schienen nicht zuträglich zu sein. Dewey und die Staatsanwaltschaft konnten Luciano außerdem dazu bringen, zuzugeben, dass er Mitte der 20er Jahre einmal die Omerta gebrochen hatte. Er hatte offenbar mit der Polizei zusammengearbeitet, um die Ermittlungen gegen einen Drogenhändler zu unterstützen. Ungeachtet dessen war der Respekt, den Luciano genoss, weitgehend erhalten geblieben, auch nachdem er schließlich inhaftiert worden war. Trotz des Umstandes, dass Deweys Beweise gegen Luciano technisch gesehen keineswegs erdrückend gewesen waren, hatte sich Lucky selbst in die Bredouille geredet. Dass Luciano selbst ausgesagt hatte, hatte sich als großer Fehler entpuppt, und letztlich waren es höchstwahrscheinlich Lucianos eigene Nerven und seine Unbeherrschtheit gewesen, die ihm zum Verhängnis geworden waren. Im Juni 1936 stimmten die Geschworenen für eine Verurteilung wegen Prostitution, und Charles Lucky Luciano wurde zu 30 bis 50 Jahren Haft verurteilt. Luciano war nun für Jahrzehnte weggesperrt und Dewey gleichzeitig ins landesweite Rampenlicht gerückt. Genau wie zuvor von Lucianos Anwälten dargelegt, profitierten Deweys Ruf und sein beruflicher Erfolg nun in hohem Maße von Lucianos Verurteilung. Dewey wurde zum Gouverneur von New York berufen und führte während des Zweiten Weltkriegs sogar einen erfolgreichen Wahlkampf für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Wenig überraschend gewann jedoch der Demokrat Franklin D. Roosevelt und holte seine vierte Präsidentschaftswahl in Folge. Deweys Person diente sogar als Vorlage für die Hauptfigur in dem 1937er Film Marked Woman, gespielt von Schauspiellegende Humphrey Bogart. Dewey war nun berühmt geworden und das alles wegen eines Prozesses, der bis heute sehr umstritten ist. Luciano war zweifellos ein Krimineller und hatte eine Gefängnisstrafe verdient, aber die Beweislage in diesem Fall, der zu Lucianos Verurteilung geführt hatte, blieb dennoch strittig. Lucianos Geschichte war gewiss nicht die einzige gewesen, die nicht gestimmt hatte, und viele von Deweys Zeugen sagten sicherlich aus Angst davor, selbst verurteilt zu werden, aus. Unabhängig davon, ob dies unter dem Druck von Mafiaschlägern geschah oder nicht, so ist es doch bemerkenswert, dass die meisten der Hauptzeugen des Prozesses ihre Aussagen im Anschluss an Lucianos Verurteilung widerriefen. Luciano wurde ins Hochsicherheitsgefängnis Clinton Penitentiary in der Stadt Dannemora, New York, verbracht. Sein Häftlingsleben dort soll jedoch keineswegs hart gewesen sein. Man berichtete, dass Luciano ein beinahe königliches Leben führte, so annehmlich, wie es im Gefängnis nur möglich gewesen war. Es ist davon auszugehen, dass viele Gefängniswärter und Vollzugsbeamte Vergeltung für den Fall befürchtet hatten, dass Luciano schlechter behandelt worden wäre. Immerhin war dessen kriminelle Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt schon landesweit bekannt. Luciano sollte nun bis zu 50 Jahre absitzen, was durchaus mit dem Tod hinter Gitter hätte enden können, doch sein Schicksal sollte eine andere Wendung nehmen. Lucianos faszinierendes Leben sollte im Zuge des Zweiten Weltkriegs eine Fortsetzung finden. Im Jahr 1942 kam es zu einem Treffen zwischen Luciano und der US Navy, das zum Teil von Lucianos Partner Mayor Lenski vermittelt worden war. Zu dieser Zeit wuchs die Sorge des US-Militärs über eine mögliche Infiltration seitens der Kriegsgegner über das New Yorker Hafenviertel, das wiederum ein wichtiger Ankerpunkt für europäische Einwanderer gewesen war. Man wusste auch, dass jene Organisation, deren Anführer Luciano immer noch gewesen war, dieses Gebiet beherrschte. Im Gegenzug für Informationen bot die Regierung an, Luciano aus dem Gefängnis zu entlassen. Nach dem Ende des Krieges wurde Luciano dann tatsächlich freigelassen, allerdings unter der Bedingung, dass er ins Exil nach Italien deportiert werden und dort bleiben müsse. Luciano wurde also 1946 aus der Haft entlassen und ging nach Sizilien, Kuba und wieder zurück nach Sizilien. Sein Leben als Mafioso führte er hierbei fort. Schließlich starb er 1962 in Neapel an einem Herzinfarkt. Luciano war während seiner gesamten Zeit im Gefängnis der offizielle Boss der Familie geblieben. Doch trotz seiner relativen Freiheit und seines Komforts innerhalb der Gefängnismauern war er offensichtlich nicht in der Lage gewesen, das Tagesgeschäft der Organisation zu führen. Deshalb wandte sich Luciano der Überlieferung nach an seinen Unterboss Vito Genovese. Genovese war ein langjähriger Verbündeter von Luciano gewesen und hatte ihm im Castellammarese-Krieg und auch bei der Machtübernahme von Sal Marazzano zur Seite gestanden. Genovese, der eigentlich nur als Acting-Boss an Lucianos Stelle diente, hatte fortan die Kontrolle über die gesamte Familie in der Hand, die schon bald seinen Namen tragen sollte. Seine Macht sollte jedoch beinahe augenblicklich auf die Probe gestellt werden.